glauben wir bis heute. So in Angst sind Land und Leute. Etwas Schlimmes wird geschehen. Das Böse kommt, wird nicht mehr gehen. Und die Furcht wächst in die Nacht. Tür und Tor sind bewacht. Die Rücken nass, die Hände klamm. Alle haben Angst vorm schwarzen Mann. Schleicht er heran. Bist du nicht brav, fasst er dich an. Traue keinem Fremden dann. So viel Albtraum, so viel Wahn und so gut.